Welche Maßnahmen würde Heinz Buschkowski ergreifen, wenn er die Macht dazu hätte? Übergang der Kompetenz für das Bildungswesen auf den Bund? Einführung der Kindergartenpflicht? Einführung der Ganztagsschule als alleinige Schulform? Grundlegende Veränderung der Curricula, Personal- und Sachausstattung der Schulen in sozialen Brennpunkten? Penibles Durchsetzen der Schulpflicht? Reduzierung des Kindergeldes um 50%, stattdessen Erhöhung des Etats für Schulen, Kindergärten, Lehrer. Kostenloses Essen in den Schulen. OECD-weit investieren die Länder etwa 50% ihrer Familienförderung in Einrichtungen für Kinder. In Deutschland ist es nur knapp die Hälfte. Wir geben das meiste Geld aller Länder für Familienförderung aus, liegen bei der Effizienz aber an drittletzter Stelle. Konsequentere und schnellere Aburteilung von jugendlichen Straftätern. Die Situation in Neukölln bringt die Frage der muslimischen Zuwanderung exemplarisch auf den Punkt. Es geht um die geballte Mischung aus Mangel an Bildung, fehlenden Sprachkenntnissen, aus Transferabhängigkeit, traditionellen Lebensformen, Jugendkriminalität, kultureller Distanz. Und es geht um die Tendenz zur Verfestigung dieser Mischung. Die Schülerzahlen zeigen, dass der Anteil der muslimischen Migranten in Neukölln weiter stark wachsen wird. Und die Schulabbrecherquote bzw. Hauptschulquote von 60% bei den muslimischen Migranten lässt keinen Zweifel, dass sich die Probleme am Arbeitsmarkt auch in der nächsten Generation fortsetzen werden. Es geht dabei hauptsächlich um die Flüchtlinge, Scheinflüchtlinge und Armutsmigranten, die seit Anfang der 80er Jahre vor allem aus dem Libanon und aus kurdischen Großfamilien kamen. Buschkowski sagt, Zitat, diese Familien erhalten bei uns das Zehnfache von dem, was sie dort bestenfalls im Jahr verdienen können. Ihr Gebet lautet nicht, Allah gib, dass ich mich aus meinen prekären Verhältnissen befreien kann, sondern bitte tu alles, dass unser Leben so bleibt, wie es ist. Und natürlich unterstützen sie noch die Familien in der Heimat. Buschkowski ist ein Spinner, denken Sie jetzt vielleicht. Wie kann man denn von Hartz IV anderen Geld abgeben? Weil Konsumverhalten und Standards für Kleidung und Wohnungseinrichtung anders sind. Kinder haben keine Betten, sondern nur Matratzen. Es fehlen Tische, die Hausaufgaben werden liegend auf der Erde gemacht. Und immer ist der Flachbildschirm an. Immer. Zitat Ende. Die Wirklichkeit ist viel beunruhigender, als die Statistik vermuten lässt. Buschkowski erläutert, Zitat, wir haben Schulen, wo 90% der Eltern von der Zuzahlung für Lernmittel befreit sind. Das heißt, es geht so gut wie kein Elternteil arbeiten. Der Satz, ich möchte werden wie mein Vater, der ist Feuerwehrmann und rettet Menschen, kann gar nicht fallen, weil ein Erwerbsleben in dieser Sozialisation nicht stattfindet. Natürlich steht die Lehrerin auf verlorenem Posten, wenn sie sagt, Kinder, ihr müsst tüchtig lernen, dann könnt ihr einen tollen Beruf ergreifen und richtig Geld verdienen. Frau Lehrerin, sagen dann die Kinder, das Geld kommt doch vom Amt. Wenn man Jugendliche fragt, was sie werden wollen, antworten sie, ich werde Hartz IV. Zitat Ende. Bei Heinz Buschkowskis letzter Schultournee wurde in der 4. Klasse mit Büchern der 3. Klasse gearbeitet und selbst die erwiesen sich als zu schwierig. Zitat. In der migrantischen Unterschicht beherrschen die Eltern die deutsche Sprache schlecht oder gar nicht. Manchmal ist es den Kindern sogar verboten, Deutsch zu sprechen, eben weil die Eltern es nicht verstehen. Im Grunde haben wir nur eine Chance. Wir müssen die Kinder dieses Milieus gegen ihre Eltern erziehen. Zitat Ende. Die Deutsch-Türkin Güner Yasemin Balci wuchs als Kind eines türkischen Arbeitsmigranten in Neukölln auf. Sie hat das Wachstum und die Verfestigung einer muslimischen Parallelgesellschaft aus türkischer und arabischer Unterschicht selbst erlebt und hat die Gangkarriere des jungen Arabers Rashid im Neuköllner Rollbergviertel beschrieben. Die Kombination aus Bildungsferne, Männlichkeitswahn, Arroganz gegen Frauen und Gewalt ist erschütternd. Ein wirksames Rezept dagegen ist noch nicht gefunden. Allein das Mantra Bildung, Bildung, Bildung verfängt da nicht. Netzler Kelle kritisiert die linken und liberalen Multikultis. Unter dem Signum der Toleranz haben sie die jeweiligen Eigenheiten der türkisch-muslimischen Gesellschaft in Deutschland verteidigt und damit die Selbstausgrenzung der Migranten befördert. Diese Eigenheiten seien Intoleranz und alltägliche Gewaltverhältnisse, die man nicht einfach als Bestandteil eines anderen kulturellen Kontextes hinnehmen dürfe. Damit hätten die Multikultis der Aufklärung einen Bärendienst erwiesen. Menschenrechte, Grundrechte sind nicht teilbar, nicht kulturell relativierbar. Solange die deutsche Gesellschaft sich diesen, ihren eigenen Identitätskern nicht wirklich bewusst macht und ihn nicht offensiv zu verteidigen bereit ist, wird die Integration nicht gelingen können. Das ist starker Tobak, aber Netzler Kelleck legt noch nach. Ich habe allerdings Zweifel, ob die Mehrheit der in Deutschland lebenden Türken die Integration wirklich will. Ihr vorherrschendes Verhalten spricht eher eine gegenteilige Sprache. Die meisten lesen keine deutsche Zeitung, schon gar keine deutschen Bücher. Die meisten sehen ausschließlich türkisches Fernsehen, kaufen in türkischen Läden und haben keine privaten Kontakte zu Deutschen. Das Land, in dem sie leben, ist ihnen fremd. Und es bleibt ihnen fremd. In diesem Verhalten werden sie nach Kelleks Meinung von den türkischen Institutionen, Zeitungen, religiösen Vereinigungen bestärkt. Sei es aus Überzeugung, sei es aus Angst, den Einfluss auf die hier lebenden Türken zu verlieren. Ich bin ganz froh, dass ich Netzler Kelleck zitieren kann. Es hätte aber auch Seyran Ateş sein können, die, manchmal etwas freundlicher, dasselbe sagt, etwa wenn sie darauf hinweist, dass die meisten türkischen und kurdischen Familien Sendungen im türkischen Fernsehen schauen, weil sie sich für Deutschland nicht interessieren, weil sie dieses Land nicht als ihre Heimat betrachten. Hätte ich das so gesagt wie Netzler Kelleck, so würden mir Unkenntnis, Arroganz und Rassismus vorgeworfen werden. Natürlich teile ich ihre Meinung, denn sie entspricht meinen eigenen Kenntnissen und Erfahrungen und der verfügbaren empirischen Evidenz. Netzler Kelleck ist wegen ihrer klaren Analysen und schlanken Werturteile erheblichen Anfeindungen ausgesetzt. Ich war dabei, als sie in einer Rede in der Paulskirche am 9. November 2009 den Antisemitismus des langjährigen Großmufti von Jerusalem ansprach und auch das Verhalten der Türkei im Zweiten Weltkrieg nicht aussparte. Daraufhin verließ der türkische Generalkonsul die Veranstaltung. Viele Gutmenschen in deutschen Medien sind Frauen wie Netzler Kelleck, Seyran Ateş oder Hirsi Ali lästig, weil sie nicht in deren liberales, lauwarmes, von unbequemen Widersprüchen befreites Weltbild eingepasst werden können. Man kann ja eine Deutsch-Türkin schlecht zur Deutsch-Nationalen stempeln, aber sie probieren es dennoch. Wo Verbandsvertreter die Misserfolge der Integration nicht mehr leugnen können, versuchen sie die Schuld dafür, dem Aufnahmeland in die Schuhe zu schieben. Feuerwehrmann Ceyhun Heptayun war 1984 der erste Türke bei der Berliner Feuerwehr. Zitat: Ich kam von der Hauptschule, wurde Elektrogerätemechaniker. Aber ich war zielbewusst. Man kann etwas erreichen, wenn man will. Aber man muss es selber wollen. Zitat Ende. Kenan Kolat, Bundesvorsitzender der türkischen Gemeinde in Deutschland, fordert dagegen, Zitat, eine neue Willkommenskultur in Deutschland, denn nur wer sich sicher fühlt, kann sich auch öffnen. Zitat Ende. Das ist eine merkwürdige Forderung. Schließlich wurde allen die Tür gleich weit geöffnet, nur gehen die einen durch, die anderen eben nicht. Ohne die klare Unterstützung aus den Elternhäusern, an der es bei muslimischen Migranten zum großen Teil mangelt, hat es die Schule schwer. Letztlich stellen die Eltern die Weichen für Integration oder Segregation.